to my face, hunting severely. Jeden Scheiß würden sie sich bekriegen. Die Welt muss brennen und in Asche liegen. Die ganze Welt muss brennen. Die Welt muss brennen. Der Mensch muss untergehen. Ich will ihn brennen sehen. Wenn dann die Erde weht, alles in Flammen steht und es euch endlich an den Kragen geht. Dann nützt kein Jammern, kein Flennen. Ihr wisst, ihr verdient zu brennen. Die ganze Welt muss brennen. Die Welt muss brennen. Der Mensch muss untergehen. Ich will ihn brennen sehen. Ich scheiße auf euch alle, auf die ganze Welt, auf eure Gier nach Reichtum und nach Macht und Geld. Und Klagen sind das Schlimmste, das man nicht bitten ist nicht im Vergleich zu dem Virus Mensch. Die ganze Welt muss brennen. Die Welt muss brennen. Der Mensch muss untergehen. Ich will ihn brennen sehen. Und euer Machtgehabe, die Welt ist besser dran ohne diese Menschenplage. Was ihr wollt, habt ihr an euch gerissen. Für eure Taten werdet ihr büßen müssen. Die ganze Welt muss brennen. Die Welt muss brennen. Der Mensch muss untergehen. Ich will ihn brennen sehen.